Dank sei dem erhabenen Helden unserer Zeit, dass er dem unsterblichen Denkmaler, das er sich bereits durch sein bürgerliches und Handelsgesetzbuch gesetzt hat, auch noch diesen Schlussstein hinzufügte. Mit Freude muss jeder denkende Bürger sehen, dass die Weisheit des Helden jenen Unkenruf verschmäht hat, der aus dem vermoderten Geruche gotischer Gebäude erscholl und die blutigen Gesetzbücher des 19. Jahrhunderts als Muster der Weisheit aufstellen wollte. Nicht Räder, Galgen und Scheiterhaufen, nicht Daumenschrauben, wie sie wohl mancher steife Pedant sich auch in Frankreich wieder zurückwünschte. Nein, die weisen Grundsätze der konstituierenden Versammlung sind auch in diesem neuen Kodex anerkannt. Sie sind billig, sie sind menschlich, sie sind richtig. Und das neue Strafgesetzbuch ist das, was es sein soll. Es ist für das 19. Jahrhundert berechnet. Auch die Vorzüge des Polizei- und Rechtswesens waren nicht unbedeutend. Der Mainzer Schriftsteller und Richter Georg Friedrich Rebmann beispielsweise begrüßte begeistert die neue von Napoleon durchgesetzte Strafgesetzgebung. Dank sei dem erhabenen Helden unserer Zeit, dass er dem unsterblichen Denkmaler, das er sich bereits durch sein bürgerliches und Handelsgesetzbuch gesetzt hat, auch noch diesen Schlussstein hinzufügte. Mit Freude muss jeder denkende Bürger sehen, dass die Weisheit des Helden jenen Unkenruf verschmäht hat, der aus dem vermoderten Geruche gotischer Gebäude erscholl und die blutigen Gesetzbücher des 19. Jahrhunderts als Muster der Weisheit aufstellen wollte. Nicht Räder, Galgen und Scheiterhaufen, nicht Daumenschrauben, wie sie wohl mancher steife Pedant sich auch in Frankreich wieder zurückwünschte. Nein, die weisen Grundsätze der konstituierenden Versammlung sind auch in diesem neuen Kodex anerkannt. Sie sind billig, sie sind menschlich, sie sind richtig. Und das neue Strafgesetzbuch ist das, was es sein soll. Es ist für das 19. Jahrhundert berechnet, nicht für Menschen, die vielleicht im 22. leben werden, aber ebenso wenig, dem Himmel sei Dank, für das 14. Nicht nur die Fahndung, auch die Verhör- und Untersuchungsmethoden waren mittlerweile wesentlich effektiver geworden. Der Historiker und Dichter Friedrich Schiller war nicht der erste und einzige, der damals sein Interesse für die sozialen Hintergründe sowie für eine Gemüts- und Seelenkunde des Verbrechens bekundete. Immer mehr Untersuchungsbeamte und Richter versuchten, nach dem Vorbild Anton Keils, das Empfinden und Denken der Räuber nachzuvollziehen, zum Zwecke der Wahrheitsfindung natürlich. Hat man endlich den Gefangenen überzeugt, dass Flucht unmöglich sei? So hängt der Erfolg der Untersuchung von der Geschicklichkeit des Richters ab, der den Charakter des Gefangenen studieren muss, wenn er hoffen will, Geständnisse zu erhalten. Wer nicht, wie Herr Keil, Geduld und Überwindung genug hat, Wochen und Monate lang, oft bis Mitternacht in der stinkenden Kerkerluft zu verweilen, stundenlang mit Nebengesprächen zuzubringen, jedes Geständnis, das sich bewahrheitet, mit einer kleinen Gefälligkeit zu vergelten, Gutmütigkeit und wieder Unbiegsamkeit zur rechten Zeit zu zeigen, bald auf die Eitelkeit, bald auf eine andere Leidenschaft des Gefangenen zu wirken? Der wird wohl allenfalls ein paar Verbrechen beweisen, aber gewiss nicht das Übel an der Wurzel ausrotten. Tortur, selbst Stockschläge und Härte sind mit Recht dem Richter durchaus untersagt. Aber Menschenkenntnis und unermüdeter Eifer bedürfen auch solcher Zwangsmittel nicht. Welchen Wert haben denn auch Geständnisse, welche der Stock erpresst und den Richter in der ewigen Ungewissheit über ihre Wahrheit lassen? Keil und Rebmann benötigten keine Folterinstrumente. Sie nahmen sich Zeit. Ein Jahr brauchten sie für jeden der großen Räuberhauptleute. Die Lebensläufe der Räuber, ihre kriminellen Karrieren, wurden in Zusammenarbeit mit den Behörden der Nachbarländer peinlich genau rekonstruiert. Sie verwickelten ihre Gefangenen in scheinbar harmlose Gespräche, nahmen ihre Kinder und Frauen in Einzelverhöre, spielten sie gegeneinander aus. Mit psychologischer Raffinesse erreichten sie mehr als die hochnotpeinlichen Richter und prügelnden Kommissare in den deutschen Fürstentümern. Über ihre Erfahrungen, Methoden und Tricks haben Rebmann und andere Richter genauestens Buch geführt.